Schlau. Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern mit vielen Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Disziplin am Tisch, bitte. Aber wenn du Disziplin willst, dann darfst du nicht anfangen, bevor Steffen nicht Dinge fertig verrichtet hat. Mist. Okay, Entschuldigung, ich habe verfrüht angefangen. Ich bin Joke. Hallo, ich bin Steffen. Hallo, ich bin Marlene. Ich bin traurig, das Internet ist kaputt. Wir sind gehässig und lachen Marlene dafür aus. Nein, leider. Wir sind sehr traurig. Wir wussten schon beinahe nicht, welche Folge das heute ist. So abhängig sind wir vom Internet. Mhm. Aber Steff ist nicht so abhängig vom Internet. Nein, ich bin nicht so abhängig. Steff hat es nämlich ganz schlau ohne Internet rausbekommen, welche Folge die aktuelle sein muss. Nämlich 33, hast du schon gesagt, ist ne? Genau. Ja. Ist das ein bisschen laut, Marlene? Guck mal, das hat so Ausschläge. Was muss man denn da machen, um es leiser zu machen? Wir nehmen nämlich immer ausnahmsweise meinen Rechner. Gab es irgendwelche Voreinstellungen? Nö, eigentlich nicht. Kannst du hier ein bisschen leiser machen? Aber es klang jetzt... Naja, ich habe jetzt auch ziemlich laut gehustet. Ich huste jetzt normalerweise nicht so doll vor mir. Nein, wir regeln das nachher runter. Ach gut. Aber normalerweise sind wir doch immer zu leise, oder? Das liegt aber an anderen Sachen. Das liegt an dem Nachbearbeiten. Naja, sollen wir das einfach mal so lassen? Wir lassen das einfach so. Aber guck mal, ganz klein nur. Ja, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ja? Ja. Gut, dann mache ich das jetzt dunkel hier. Dunkel. Zack, viel besser. So. Schon sind wir total gespannt. Wir trinken... Kaffee aus unserer neuen Kaffeekanne. Wir hatten hier ein kleines Problem mit den Kaffeekannen. Wir haben sie alle kaputt gemacht. Jetzt haben wir eine neue und der Kaffee schmeckt besonders gut jetzt. Weil er so doll gepresst wird. Weil er so doll gequetscht wird. Und wie viel Platz hat sich auszuwaschen. Dann trinken wir Wasser und essen Zwetschgen. Zwetschgen sind keine Pflaumen, sondern Zwetschgen sind die, die innen hell sind. Nein, dunkel, oder? Nein. Nee, hell, stimmt. Vor allen Dingen sind sie eierförmig. Und Pflaumen sind immer so rund. Ja. Haben gelernt. Weil wir natürlich das, was wir hier essen, fälschlicherweise als Pflaumen bezeichnen können. Wir haben heute einen etwas vollen Plan. Wir müssen ja auch 2 Monate aufholen. Wir machen einfach eine doppelt lange Folge. Genau. Willkommen zu 4 Stunden. Ich mache das jetzt mal aus. Das machen wir alles auf Kosten des Schanzenfests. Ne? Heute ist Schanzenfest in Hamburg. Was ist denn das Schanzenfest? Das Schanzenfest ist ein Stadtteilfest, das traditionell, wo es hoch hergeht, heiß hergeht mit Polizei und Leuten, die gegen die Polizei sind und so. Aber das ist nicht der Grund, warum wir da hinwollen. Nee, wir wollen einfach nur zum Flohmarkt und konsumieren. Genau, also das Schanzenviertel in Hamburg ist ein Viertel. Das ist so, früher war es ein Drittel gedrittelt, also es gab noch nicht mal einen eigenen, es gehörte noch nicht mal einem Stadtteil, sondern es waren 3 Stadtteile, also Teile von 3 Stadtteilen. Und mittlerweile gehört es aber komplett zu Altona, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, mittlerweile haben sie die Grenzen mal anders gezogen und jetzt gehört es komplett zu Altona. Und es ist halt so das Gentrifizierungsviertel in Hamburg. Das, wo ganz viel Geld reingesteckt wurde, um ganz viel Stadtaufwertung zu betreiben. Und es gibt eine sehr traditionsreiche Linke, sowieso in Hamburg und die auch und im Schanzenviertel manifestiert sie sich auch sehr durch die Rote Flora als Veranstaltungsort, besetztes Haus und Veranstaltungsort. Und die Rote Flora steht am Schulterblatt, das ist so die Hauptstraße im Schanzenviertel, wo halt immer mehr kleine Läden zugemacht haben und immer mehr teure Läden aufgemacht haben. Und das Schulterblatt ist mittlerweile sehr teuer und da steht eben noch mittendrin dieses alte, besetzte, halb zerfallene Haus, was halt sehr, sehr intensiv benutzt wird, so ein Epizentrum der Hamburger Linken ist irgendwie. Und es ist den Yuppies ein Dorn im Auge. Das kommt auch immer mal wieder in der Zeitung. Ja, das ist halt das so hässlich und so. So hässlich. Genau. Es zieht auch so Gesocks an und so. Das ist nicht schön. Ja. Und traditionell ist es so, dass das Schanzenfest nicht angemeldet wird als Stadtteilfest, sondern es wird einfach gemacht. Mhm. Und tagsüber ist halt Flohmarkt, der halt auch dann mehr so intern organisiert ist. Also halt eben auch gibt auch keine Standgebühren oder sowas. Und dann gibt es halt Bühnen und was man halt so erwartet von so einem Stadtteilfest. Und abends gibt es dann halt traditionell Randale mit der Polizei. Und eben, da geht es dann eben immer um dieses, die Flora, die böse Polizei, Und dann werden irgendwelche Mülltonnen angezündet und irgendwelche Barrikaden werden aufgebaut und dann gibt es, dann probiert die Hamburger Polizei irgendwelche neuen Taktiken aus, wie sie denn diesmal vorgehen können und so. Und das ist halt irgendwie auch, glaube ich, so ein Übungsplatz für beide Parteien, was man denn so dieses Jahr ausprobieren könnte. Ja. Das Schanzenfest wurde dieses Jahr im Vorfeld als Gefahrengebiet deklariert. Ach, oh. Ist das so? Ja. Für wen? Ich habe mich da nicht so richtig doll mit beschäftigt. Wir können es einfach verlinken, das ist ganz spannend. Es wurde dieses Jahr halt auch ganz lange geheim gehalten, wann es stattfinden soll, um halt im Vorweg irgendwelche linken Vernetzungen zu verhindern. Das ist halt irgendwie. Oder um im Vorweg, glaube ich, halt zu große Eingriffe zu verhindern. Und tatsächlich wurde das Datum dann irgendwann von der Polizei verraten. Das ist auch so geil. Wann es jetzt tatsächlich stattfinden kann, dann über die Polizei raus. Ja. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr lustige. Also es ist schon alles so eng miteinander verwoben, genau. Dass es einfach auch teilweise echt absurd wird. Also klar, von die Hamburger Polizei irgendwie geht echt ganz schön massiv vor, wo sie massiv vorgehen möchte. Und was dann sozusagen irgendwie so das, was als links deklariert wird, irgendwie bedeutet aber auch, dass halt irgendwelche Leute kommen, um irgendwie Radau zu machen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch echt einfach nicht mehr ernsthaft überschaubar ist, wer da jetzt mit drin hängt. Und es aber dann eben häufig genug vorkommt, dass so das Polizeivorgehen so massiv ist, dass Leute, die einfach auch überhaupt gar nichts damit zu tun hatten und sozusagen erstmal nur vor Ort waren und auch nichts irgendwie provoziert haben oder sowas, halt da genauso mit reingeraten sind. Und naja, der Punkt ist ja auch einfach so, selbst wenn irgendwie provoziert wird, sollte eine Polizei damit umgehen können, ohne total gewalttätig dabei zu sein. Ja. Also ich habe mich eben ein bisschen doll versprochen, ne? Es ist nicht von der Polizei geheim gehalten worden, sondern von der Veranstaltungsseite. Nicht, dass das hatte ich falsch. Jetzt aber okay. Auch so verstanden. Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber es war auch ein so, aha, okay, nächstes Wochenende. Gut. Mhm. Also war echt so. Man erfährt das dann auch immer einfach so, ne? Also es ist nicht so, gibt keine Flyer oder sowas, wo das drauf steht. Na doch, es gibt schon eigentlich Plakate, aber halt dieses Mal. Dieses Jahr so, aber irgendwie nicht, ne? Es ist wirklich. Gab es schon mal Plakate? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, jedenfalls gibt es halt immer einen sehr großen Flohmarkt und so. Und eigentlich wollten wir da auch nachher noch hin, mal zumindest mal gucken. Jetzt ist es schon relativ spät, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir nichts hochladen können, da kein Internet mehr. Wir können auch eine ganz online stellen. Wir können auch nicht mal irgendwie die Blogseite bearbeiten. Stimmt. Das heißt, wir können allerschlimmstenfalls nehme ich den ganzen Kram morgen mit oder übermorgen mit und lade das Ganze dann über das Firmennetzwerk ins Netz. Das kann man ja machen. Es gibt ja noch sowas für Analoges wie Sticks und so, ne? Das hat man denn von der Cloud, wenn die dann irgendwie kaputt ist, die Cloud. Ach, kann man nichts mehr machen. Kann man nichts mehr machen. Gut, dass ich noch immer einen kleinen Speicherstick dabei habe. Ich hätte sonst eventuell ja auch noch eine Internetquelle. Stimmt, du hättest ja auch noch Internet. Gut, dass wir nicht zusammen wohnen. Und wir haben auch unterschiedliche Anbieter. Naja, egal. So, was wollten wir eigentlich? Genau. Die letzte Folge ist ins Sommerloch gefallen, aber wir werden uns jetzt nicht dafür entschuldigen. Super, Marlene. Oh, jetzt haben sie einen tollen Plan unterwandert. Das hat sonst niemandem aufgefallen. Doch, wir haben Beschwerden bekommen. Ja, ich wurde auch schon angesprochen. Ja. Du wurdest da schon direkt, ja, offline? Ja. Oh. Ja. Ja. Das Leben. Es ist so viel. Es ist so viel passiert irgendwie. Ne? Ich war weg und jetzt bin ich schon so lange wieder da. Und habe einen neuen Job. Und die Schule hat wieder angefangen. Und das Kind ist immer noch da. Ja. Wir haben bestimmt alle schon ganz graue Haare vom Kind. Vor allem Steff. Ja. Vor allem ich. Ja, laber. Sollen wir mal unseren ersten Punkt hier vorlesen? Ja, wir haben diesmal so eine richtige Liste, ne? Ja, wir haben eine kleine Liste abzuarbeiten. Ja. Also, in Hamburg hat ja ein neues queeres Café aufgemacht. Das Café Munk. Man kann das googeln, da passiert nichts. Vor allem ein neues queeres Café klingt so, als hätten wir schon 15. Ja, wieso? Nein, ich habe gestern waren wir da und da bin ich tatsächlich habe ich gestern schon erfreut bemerkt, dass man jetzt tatsächlich, wenn man wollte, könnte man erst in das queere Café gehen und dann Barhopping betreiben und dann noch in die Homo-Kneipe überwechseln. Das ist total krass. Aber Homo-Kneipen gibt es ein paar mehr. Ja, das stimmt. Also aber schwule wenig, Kneipen gibt es. Wenig nette. Das gibt, das stimmt. Ja, es gibt nicht so viele nette. Ne? Ich habe aber einem Couchsurfer, den ich abgelehnt habe, aber Ausgeh-Tipps gegeben und habe ihm auch das Tom Perstal empfohlen als Ausgeh-Möglichkeit auf dem Kiez. Ja. Ja, stimmt, es gibt nicht so viel. Also Kneipen noch eher, zumindest irgendwie queer-friendly oder so. Aber so Cafés, gar nichts. Jetzt schon. Ja, jetzt ja. Naja, lange Reihe, ne? Da sind Cafés, aber das ist irgendwie, ist ja nicht queer. Das sind ja keine queer-Cafés. Das ist ja offensichtlich ein richtiges queer-Café. Ein richtiges, echtes queer-Café. Ein authentisches queer-Café. Vielleicht müssen wir da so kleine Mukas von uns hinlegen, damit dann die queeren Leute in diesem queeren Café diesen queeren Podcast hören können. Aber wir haben keine Mukas. Um sich noch mehr zu authentifizieren. Genau. Als es diesen Begriff gibt. Wir haben weder Mukas noch Internet, um sie zu bekommen. Oh nein, wir können keine Mukas bestellen. Ach, scheiße. Da müssen wir handgeschriebene Zettel. Ja. Wir können sogar noch ausdrucken. Okay. Aufregen. selber. Hä? Hände? Ich habe Hände? Ach, krass. Ja. Aber es ist sehr interessant. Ich war, glaube ich, also wenn ich sonst in Räume gehe, die noch so frisch sind, dann fühle ich mich tatsächlich eher unwohl, weil es doch was sehr, ich sag jetzt mal spießig, sowas hat so dieses alles ein bisschen kahler und aber dafür war dann doch zu viel Einrichtungskonzept schon erkennbar mit so Farbkonzepten und sowas. Es war halt einfach nur noch sehr kahl an manchen Stellen. Und es roch noch richtig nach Farbe. Ja. Also es ist tatsächlich auch noch nicht richtig offen irgendwie. Es ist mehr so in der Beta-Phase. Ja. Hast du jetzt schön gesagt. Ja, ne? Ach, auch ich bin langsam Open Beta. Die Toiletten sind auch ganz toll. Ja, die Toiletten. Ich möchte jetzt auch dringend da steht auch mal nichts dran, Klo haben. Noch steht da nichts dran. Ich weiß nicht, ob das wohl so bleiben wird. Ich hoffe ja nicht, weil das stört meinen Ausgehblick irgendwie schon ziemlich. Das nirgendwo, es hängt halt noch nirgendwo ein Flyer oder irgendwelche Aufkleber. Achso, ich meinte so. Jetzt an den Toiletten steht nichts dran. Draußen. Achso, wegen. Achso. Ach, das. Ja. Genau. Ob das so bleibt? Frage ich mich. Werde ich sehen. Wird bestimmt in Zukunft sich zeigen, ob da was dran kommt oder nicht. Ich könnte mir ja vorstellen, nicht. Ich glaube schon, dass sie das irgendwie absichtlich. Dass man einfach gucken soll, wo man sich denn jetzt gerade wohler fühlt. Jedenfalls wird es wahrscheinlich erst demnächst dann auch eine etwas größere Eröffnungsfeier geben oder auf jeden Fall ein Eröffnungsevent. Offensichtlich. Und dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Werbung. Ja, es wird ja auch bald eine Webseite geben. Es wird auch eine Webseite geben, super. Dann können wir auch verlinken. Ja. Für die Leute aus Hamburg und Umgebung. Ja, oder wenn man mal nach Hamburg, kommt oder mal vielleicht mal ein queeres Café besuchen möchte, davon gibt es vielleicht ja auch gar nicht so viele. Von innen ist es jedenfalls Gold, Pink und Türkis. Das ist sehr schön. Und weiß. Und weiß. Genau. Es hat einen Kachelfußboden, das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ja. Aber naja, kann man auch nicht so richtig was ändern. Ne? Es gibt dickes veganes Frühstück. Das finde ich gut. Das ist rein, also es ist vegetarisch. Auf jeden Fall. Ja, gibt kein Fleisch. Und keine Musik. Ich glaube, das wird sich noch ändern. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ja. Genau. Ich freue mich sehr und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Kaffee. Das war's. Ja, dann jetzt schon zum Besten. Also eigentlich haben wir uns auch ein Thema überlegt. Ne? Aber wir sind da noch nicht. Wir leiten da langsam drauf hin. Haben wir noch ein bisschen was zu erzählen? Genau. Steff war auf dem Queer Festival. Stimmt. Auf dem Queer Festival. Also ich hab mehrere Leute gehört, die Queer Ear gesagt haben. Was zwar von dem Titel her nicht so ganz stimmt, aber also so nahe liegt, aber ist wahrscheinlich das Einzige, was so ein bisschen sichtbarer macht. Naja. Was war es denn, das Queer-Ear? Das war ein queeres, transtonales Hörfestival auf dem Bauwagenplatz Schwarzer Kanal. Und es war sehr, sehr schön. In Berlin. Da hast du den Berlin-Fauxpas begangen, hey. Ich hätte gerne noch ein bisschen Kaffee. Danke. Das stimmt. Ich versuche das, also. Jetzt bin ich mitgenommen. Nein, ich war da für ja quasi fast für die gesamte Festivaldauer. Die ging, glaube ich, freitags. Ging das freitags los oder Donnerstag? Danke. Na egal, ich war auf jeden Fall von Freitag bis Sonntag dort. Und es war wunderschönes Wetter, deswegen war das eben auch perfekt, weil es viele Außeninstallationen gab, zu denen man so hinwandern konnte. Also hinwandern ist zu übertrieben, es ist halt alles auf einem echt überschaubaren Bereich gewesen, aber auch so angelegt, dass man tatsächlich die einzelnen Sachen gut hören kann, dass jetzt die Sachen sich nicht zu doll überlappt haben. Manchmal schon. Es gab eben feste Installationen und dann noch extra Räume, in denen dann so ein wechselndes Programm stattgefunden hat. Und es waren alles Hörstücke, ne? Genau, es war alles. Also fast alles. Es gab auch mal irgendwie so ein Teil mit Video dabei. Aber das war dann irgendwie so die große Ausnahme. Und es gab auch einen Wagen, ein Imbisswagen war das, in dem es um Anzeigen in so einem queeren Anzeigenblättchen in San Francisco ging. Und da musste man auf jeden Fall die Anzeigen dafür sehen, um dann wiederum den Tonteil dafür zu verstehen. Weil halt immer das so durchnummeriert war. Man musste halt selbstständig die Anzeige lesen und was da steht. Und dann musste man, worum es überhaupt geht, bei dem, was man dann hört. Weil es halt nicht einfach die Anzeige vorgelesen ist, sondern die Leute wurden halt dann auch im Telefon interviewt, die diese Anzeige irgendwie aufgegeben haben oder Leute, die darauf reagiert haben und sowas. Und wenn man nicht weiß, was diese Anzeige eigentlich war, dann ist es halt so ein bisschen witzlos. Mhm. Aber es war trotzdem sehr lustig. Ja, das absolute Highlight natürlich war der pinke Wagen, in dem nonstop Alter Scheitern in ganzen zwei Folgen vertreten war oder lief. Und es war so am allerhintersten Eck des Festivalbereichs. Was natürlich dann einerseits bedeutet, dass Leute da erstmal hinkommen müssen. Aber es eben dann auch so der ruhigste Fleck war vom Festival. Und das hat, glaube ich, ganz viel ausgemacht, weil das war so ein kleiner Wagen tatsächlich, in dem es irgendwie so eine Liegefläche gab und dann noch so zwei Stühle und ein Tisch drin waren und ganz liebevoll flauschig gestaltet mit einem roten Plüscherz an der Wand und irgendwie so einem trashigen Leuchtkranz, den ich sonst eher so aus weihnachtlicher Großstadt-Szenerie kenne. Und ich glaube, da haben Leute auch größtenteils einfach gechillt drin. Also so, dass es gar nicht so dieses, ich setze mich jetzt hier rein, um einen Podcast zu hören, Ding war, sondern einfach auch ein, ich setze mich mal da rein, um irgendwie mal gemütlich rumzuhängen und irgendwie so ein bisschen Ruhe zu haben, während wir da so vor uns hin plapper. Und am zweiten Tag wurde da noch ein Malblock hineingelegt und Stifte und da wurde dann auch ganz fleißig gemalt. Das habe ich jetzt nicht fotografiert, aber ich habe den Wagen auch in verschiedenen Tagesstimmungen fotografiert und davon werde ich auch ein, zwei Bildchen einfach mal in den Block stellen. Das ist gut. Aber es waren immer mal wieder Leute drin und sowas und es war irgendwie ganz schön, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Über den pinken Wagen. Hat dich jemand erkannt? Nein. Aber ich habe da, also ich glaube, es lief alles überhören. Und hätte ich erstens wissen müssen, dass jetzt gerade tatsächlich jemand länger in diesem Wagen drin war und mich dann irgendwie hinstellen und sehr laut und deutlich irgendwie meine Stimme zum Besten geben, um dann zu gucken, ob irgendjemand reagiert. Das wäre nochmal was gewesen. So genau deine Art. Genau. Nee. So. Ich habe jetzt auch nicht so viel geredet. Genau, ich war quasi komplett inkognito, was auch nicht stimmt, weil so die Leute, die das organisiert haben, dann zumindest wussten, dass ich die Chef bin und dem halt erscheitern. Ja, und ich wusste das dann auch, dass ein Freund irgendwie schuld daran war, dass wir da überhaupt sind. Und dass wir angefragt wurden. Ja. Also ich wusste immer, ich wusste dann auch mal, wer dahinter steckt, von dem Orga-Team, dass wir überhaupt angefragt wurden. Ob wir denn nicht irgendwas beitragen wollen. Ja. Und so im Nachhinein würde mich auch immer noch interessieren, warum eigentlich nicht unser eigentlicher Gehörtbeitrag mit reingenommen wurde. Wobei meine Vermutung ist, dass es einfach zu direkt gewesen wäre, weil halt die Sachen sich eigentlich nicht um das Hören auf dieser Ebene gedreht haben, sondern tatsächlich sehr dokumentarisch, interviewmäßig irgendwie waren. So kunstexperimentell. Es gab viele quietschenden und kreischenden Töne. Hätten wir doch unseren Hörfilm einreichen können. Ja, ich hab, ja. Es soll es auch wieder geben. Also es hat alles so gut geklappt und wir waren alle so happy und es waren auch teilweise echt viele Leute da. Also es ist echt gut angekommen. Und dafür, dass es jetzt nicht so zentral liegt oder so super leicht eben mal gerade zu erreichen, sondern man schon irgendwie absichtlich so mit Vorwand sich hinbewegen muss, war echt gut was los. Und so die Orga-Leute waren auch echt happy und meinten jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem Jahr, aber vielleicht in 2 Jahren wieder oder so. Also es wird es auf jeden Fall wieder geben. Das fand ich gut. Ja. Ja, danke für die Annahme, ne? An dieser Stelle. Ja. Mal so. Voll cool. Und für die Ehre eines pinken Wagens, ey. Das war echt. Voll cool. Passt aber auch einfach so gut zu diesem Flauschigen und sowas. Man ist ja alles so flauschig. Ach. Nur so. Das Flauschige liegt hier neben mir. Und also ich fand die Hörbeiträge, fand ich schon ganz schön happig. So als mein Eindruck, dass es echt ganz schön viel war und ganz schön irgendwie viele Erzählungen und so biografische Details von Personen, die einen auch ganz schön mitnehmen können. Und bei denen, also für mich war es auch gut, dass ich das echt über 3 Tage quasi verteilen konnte und dann einfach auch dann für mich entscheiden konnte, da jetzt mal vielleicht eine kurze Pause einzulegen. Und dann ich irgendwann total irgendwie depressiv auf diesem Festival rumzuhängen. Und wenn man es jetzt irgendwie schafft, so eine Grenze zu ziehen, dann ist es okay. Aber es ist schon ganz schön viel so mit irgendwie Biografien von HIV-infizierten Leuten und Biografien von Leuten mit Migrationsabschiebeerfahrungen oder irgendwie so, also so aus dem thematischen Zusammenhang Migration, Abschiebung, Rassismus. Ja. Da hat mir fast eher so noch das Heitere gefehlt. Mhm. So an verschiedenen Stellen. Das ist noch mal ein bisschen mehr Ironie oder sowas oder mehr Spaß. Also vielleicht auch sogar Klamauk irgendwie vorkam. Das hatte ich bei einem, bei dem bekommt Angst vor das Gesicht. Was ist Klamauk? Den kann ja für in 2 Jahren mal irgendwas Klamauk vorbereiten. Ich hatte in einem Kurzhörprogramm, da ging es um künstliches Kinderzeugen, also dass es so eine externe Gebärmutter gibt, ganz grob. Und da musste ich total an euren Film natürlich Keil denken, weil auch weil dann eben auch so eine Wissenschaftlerin oder die Wissenschaftlerin, die das sozusagen irgendwie erfunden hat und auch durchführt und so, dann auch interviewt wurde. Das war halt so in Form einer Radiosendung wurde das präsentiert. Und ich hatte halt auch so diesen Sprech drauf und es war irgendwie relativ identisch auch mit so Wissenschaftlerinnen, die in dem Film natürlich Keil drin vorkam. Selbstverständlich nicht. Und irgendwie also solche Sachen. Also, so diese Haltung. Aber es war fake. Es gibt ja. Nein, ich habe keine Ahnung. Gibt's nicht. Und wir haben auch so Werbeeinblendungen noch zwischendurch gemacht und sowas. Das war schon sehr amüsant. Dann ist es leider so ein bisschen abgerutscht gegen Ende, dann wurde es ein bisschen spooky. Weil dann das Kind. Soll ich das verraten? Warum weiß nicht? hat er dann das Kind mit der, was gerade sozusagen gezeugt wurde, mit der Wissenschaftlerin gesprochen und sie als Mutter angerufen. Mama, mir ist kalt. Und das ist halt vorher war, es ist halt echt so sehr überzogen immer. Dieses eher so klamaukige und eher seichte und dann kommt halt irgendwie das und das ist ein ziemlich krasser Bruch irgendwie. Das ist dann so ein bisschen sich auf einmal so auf einer ganz anderen inhaltlichen, künstlerischen Ebene bewegt. Und es hätte, also aus meiner Perspektive hätte das gar nicht so dringend sein müssen. Naja. Ich stelle mir das ja eigentlich, ja jetzt, wo du es so erzählst, hat das denn funktioniert, dahin zu gehen und dann da so einzutauchen auch? Und das Schöne an Hören ist ja, dass die Bilder im Kopf entstehen, ähnlich wie beim Lesen. Nur, dass man beim Hören dem ja noch so mehr ausgeliefert ist. Mhm. Beim Lesen kann man ja dann doch nochmal schneller irgendwie nochmal drei Sätze zurückspringen oder solche Sachen. Das funktioniert beim Hören ja nicht. Da wird man ja noch mehr in so ein, ähnlich wie beim Film, eben in so einen Strom reingeworfen und dann schwimmst du halt in diesem Strom und bist umgeben davon und wirst so mitgezogen. Und hast ja dann aber die Bilder im Kopf, anstatt die Bilder, die du siehst. Und funktioniert das auch dort? Also hat es funktioniert, sich da wirklich einzutauchen und dann so Bilder entstehen zu lassen und so und da irgendwie durch so eine Parallelwelt zu laufen oder sich zu bewegen? Also bewegen nicht, dafür tauchst du dann immer wieder aus den einzelnen. Also entweder du warst halt in einem geschlossenen Raum quasi, in dem dann so dieses wechselnde Programm war, oder du bist halt an einen bestimmten Punkt gegangen, den man das gerade am besten hören konnte. Oder hattest Kopfhörer auf. Deswegen ist es halt nicht so, du läufst ja nicht die ganze Zeit. Nee, so meinte ich das auch. Das meinte ich auch nicht. Das ist mir klar. Und es kommt so ein bisschen drauf an, von was du hörst. Also manche Sachen haben sich jetzt bei mir nicht, also hat bei mir nicht funktioniert, dass da jetzt groß irgendwelche Bilder losgefahren wurden, weil es einfach von der Erzählung oder von den Klängen oder sowas jetzt nicht ging oder vielleicht auch gar nicht sein sollte. Oder wenn es einfach nur ein Interview war, in dem jetzt auch gar nicht so viele bildlichen Sachen besprochen wurden, sondern mehr so Fakten irgendwie raus. Also wenn es halt nicht, also so, und das macht ja einen Unterschied, ob dabei dann Bilder entstehen oder nicht. So, deswegen kam es einfach drauf an, was es war. So, es gab Interviews, in denen einfach schön beschrieben wurde oder Leute irgendwie viel geredet haben, eben so ein bisschen ausgeschmückt und dabei können ja dann super Bilder entstehen und fühlt sich nochmal so ein bisschen mit reingenommen und bei anderen Interviews eben nicht so. Entschuldigung. Oh, war ja voll verschluckt. Ja, super. Die Freundin von uns, mit der du ja da warst, hat erzählt, mit der hatte ich mich neulich getroffen, und hat auch so ein bisschen erzählt vom Festival und sie meinte, es gab irgendwie... Jetzt eine Räuspertaste. Eine Räuspertaste, tja. Ach, Schnickschnack. Das macht es doch erst authentisch. Heute haben wir unseren authentischen Tag. Boah, über das Authentische würde ich gerne auch mal mit euch reden. Das authentisch queere, ja wirklich. Du meinst so im Podcast oder mehr so unter uns? Vielleicht erst mal unter uns und dann gerne noch im Podcast. Dann so ganz authentisch im Podcast. Wenn wir das authentisch unter uns geklärt haben. Die meinte, es gab einen ganz schönen Umgang mit Kritik, weil es offensichtlich ein Stück gab, was mehreren Leuten so ein bisschen negativ aufgefallen ist, so vom Inhalt her. Und dieser, das wurde dann halt auch angesprochen offensichtlich oder kritisiert. Und diese Kritik wurde dann zu dem Stück halt dazu ausgehängt, was ich ganz schön finde. Ah ja, okay. Ja, die hatten auch irgendwie sowas, das hatte ich nicht ganz verstanden. Weil ich weiß, dass es durchaus irgendwie um Trigger auch ging. Und es dann an einer Informationswand irgendwie hing, aber ich konnte gar nicht erkennen auf den ersten Blick, wo ich das denn ausfindig machen könnte. Mhm. So. Und ich glaube, ich finde auch, dass so im Hinblick auf Trigger da eventuell sogar also da, das auch ausbaufähig ist, um nochmal so ein bisschen genauer zu themen. Andererseits gibt es schon ja Beschreibungen, in denen zumindest schon mal so ein bisschen thematisch was drinsteckt, aber also ich finde, das lohnt sich durchaus nochmal. Da hat sich eine Katze auf meinen Platz gelegt und sieht aus, als ob sie seit einer Stunde da schon schlafen würde. Frech. Wobei ich das mit diesen Triggern ja auch immer so finde, es ein schwieriges Thema irgendwie. Ja. Weil halt ja immer, ich finde, man muss mal ganz schön aufpassen, dass halt nicht, also ohne genau zu wissen, worum es geht, ja, finde ich, man muss mal schon ganz schön aufpassen, damit man nicht einfach mal so davon ausgeht, welche Sachen jetzt triggern könnten und welche nicht. Ja, das weil ist das halt einfach total unterschiedlich ist, was bei wem negative Gefühle, Flashbacks oder was auch immer auslöst. Mhm. Und ich finde es dann immer an der Stelle schwierig, wenn das dann, also wenn halt nicht Leute sagen, okay, das triggert mich und dann machen Leute irgendwas so, das ist ja dann, das finde ich dann ja irgendwie gut, aber wenn halt Leute dann von vornherein sagen, ja, das und das und das könnte jetzt irgendwie triggern, da machen wir jetzt mal ein Warnschild davor. Kann halt sowas auslösen von, okay, das und das und das, das darf mich triggern, aber das und das und das, das darf mich nicht triggern, damit muss ich irgendwie umgehen. Ja. Und, ja. Ja, das, ja. Kommt aber auch drauf an, wie das kommuniziert wird. Und vielleicht ist dann eben Trigger ein falscher Begriff und es lässt sich einfach nochmal anders mitteilen, weil, keine Ahnung, also man kann zumindest ja irgendwo sagen, da kommt eine explizite Gewalthandlung drin vor oder nicht. Ja. Oder also sowas irgendwie. Oder hier werden ganz massiv irgendwie Gewalttaten und ihre Folgen körperlich oder also irgendwie sowas, so ein bisschen, das lässt sich ja beschreiben. Und also klar, das vielleicht ist es dann auch gerade gut, einfach zu das irgendwie auf Kunst zu tun und zu sagen, irgendwie so, das heißt aber jetzt nicht, dass wir davon ausgehen, dass es irgendwie, dass der Rest alles total unproblematisch irgendwie für Einzelpersonen sein darf. Ich finde aber auch, dass irgendwie jede Person das vielleicht auch einfach schon kennt aus vielen anderen Zusammenhängen irgendwie so, dass halt solche Sachen auftauchen und dass man sich unwohl fühlt und das ist im Alltag drin und du kannst es nie abstellen und du kannst es auch nicht vermeiden. Und so gerade bei Themen, die einfach so breit selbstverständlich sind, irgendwie Sprache, das reicht ja, wenn es irgendwelche Gegenstände sind, über die gesprochen wird, dass dann irgendwie, dass das dazu führt, dass eine Person sich unwohl fühlt. Und das kennen ja aber die Leute dann. Also so, und das darauf stellt man sich wahrscheinlich dann auch einfach ein, weil das Alltag ist. Dass einfach überall immer passieren kann, irgendwas zu hören, was ein Unwohlsein verschafft. Ja, auf jeden Fall. Sowas. Also so, das denke ich halt, das ist halt dann so ein bisschen ein ja, da könnte man dann irgendwie drüber nachdenken, dass es halt wichtig ist, dann auf so einem Festival trotzdem einen Ort zu schaffen, den Leute irgendwie so ein bisschen runterkommen können oder sowas, wenn was aufregend war oder mit jemandem quatschen können kurz, um irgendwie, also muss ja noch nicht mal tiefgehend psychologische Betreuung sein, aber irgendwie so dieses Ding von, oh, das hat mich ganz schön aufgeregt, irgendwie. Ja. Ja. Aber ja, also dieses irgendwas als Trigger zu identifizieren und das dann so abzuschließen, als das darf triggern und alles andere muss eigentlich total unkompliziert sein. Ich wollte das nicht so darstellen, dass das so gemacht wird. Ich denke nur, es gibt dann schnell so eine Tendenz. Mhm. So. Und das finde ich dann drüber nachdenkenswert, ob das denn so Also welche Leute mit welchen Erfahrungen müssen dann eher im Alltag mit irgendwelchen Sachen klarkommen und welche Leute mit welchen Erfahrungen bekommen Support und warum bekommen die einen Support und die anderen nicht und wer bestimmt es eigentlich, was irgendwie nochmal besonders viel Support braucht und was nicht und so. Und das, ich sage nicht, dass das irgendwie alles total einfach zu lösen ist, sondern nur, dass ich, gerade wenn es um sowas wie Triggerwarnung geht, immer, da muss ich immer dran denken, dass ich denke, nicht, dass ich nicht Leuten das nicht abnehme, dass das ein Problem ist, gar nicht, ne, überhaupt nicht, sondern eher so, was ist mit denen, die bei anderen Sachen irgendwie anfangen, ein Problem zu kriegen, so. Und dann ist es halt nie, also es ist ja nie absichtlich. Also, das ist nie, aber es ist halt selten Absicht, ne? Naja, aber das wollten, also, ja, wollte ich nochmal einwerfen. Oh. Aber es ist eine ganz nette Überleitung, finde ich, ja, zum nächsten Thema. Das nächste Thema, was auf meinem Zettelchen steht, ist die Gamescom. Ach so. Das war schön. Ja, genau. Wenn man aus irgendwelchen Gründen empfindlich auf Sexismus. Was ich nicht glaube, dass es Leute gibt, die darauf reagieren. Also das eigentlich, ist ja eigentlich, das kennt man ja aus dem Alltag. Ich glaube, ich kann da gerade gar nicht so richtig viel zu, also was soll man dazu sagen? Irgendwie naja, was, Spielewelt, Sexismus, Punkt. Na, wir hatten es aufgeschrieben wegen der T-Shirts, ne? Ja. Was gerade so bei Twitter durch unsere Timelines. Braucht die Gamescom eine Triggerwarnung? Brauchen Fotos der Gamescom eine Triggerwarnung? Ah, das ist ja schon wieder so vielschichtig. Wieso hat diese Konferenz Messehostessen? Das ist doch schon. Das ist keine Konferenz, das ist eine Messe. Okay, warum hat die Messe Messehostessen? Also weil es eine, weil die Zielgruppe heterosexuelle Männer sind. Ja. Allein da geht's doch schon los. Ja. Naja, jedenfalls haben die Messehostessen offensichtlich T-Shirts an, auf denen Aufforderungen stehen zu Übergriffen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also, ja, die sich an ja. Die sich teilweise nicht erschließen lassen. Also das versperrt sich teilweise mir. Ich hab schon wirklich Zeit darauf verwendet zu verstehen, worum es denn eigentlich geht, also mich so in die Logik hineinzuversetzen, warum das haha lustig irgendwie da drauf gedruckt ist, und es fällt mir teilweise echt schwer. Also das erste, wovon ich gehört hatte in meiner Timeline, war das T-Shirt, also wir sprechen von, jetzt mal ganz platt, weiblichen Messehostessen, die dann T-Shirts tragen, auf denen steht, willst du mal anfassen, auf der Brust. Und das ist ja irgendwie, das ist ja total krass. Also, das geht bei mir noch nicht mal mehr als schlechter Scherz durch. Ja. Echt, das ist irgendwie so unter aller Würde irgendwie. Also ich hoffe auch wirklich, dass die Bezahlung unglaublich gut ist, um damit rumzulaufen. Natürlich. Ja, auch, ich hoffe es nur. Also vielleicht an dieser Stelle irgendwie der Aufruf. Schreibt an diese Messe, keine Ahnung. Also irgendwie, das nicht, ich fände es ja gut, das nicht so in der Versenkung verschwinden zu lassen. Also vielleicht auch weiße Heteromänner. Also mir ist es tatsächlich, also die gibt es ja jetzt nicht dieses Jahr zum ersten Mal, und das passiert ja jetzt auch alles nicht zum ersten Mal. Ich hatte letztes Jahr, weiß ich noch, es gab einen Artikel auf Spreeblick zu dem Thema, und da ging es um die Bundeswehr und wie die sich präsentiert haben da bei der Gamescom und wen sie wie versucht haben anzusprechen und so, und wo halt auch so total viele Implikationen drin waren, wer da hingeht und wen man ansprechen will und wie man wen ansprechen kann und so. Aber mir ist, also vielleicht lese ich andere Leute in diesem Jahr, aber vielleicht auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich, also ich bin mir nicht sicher, dass letztes Jahr auch verdammt viel Sexismus stattgefunden hat und viele bescheuerte T-Shirts, auf denen bescheuerte Sachen drauf standen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es dieses Jahr ein größere Kreise zieht, was, also dass sich Leute darüber aufregen, dass sie das scheiße finden und so. Also das, ja. Das wird natürlich jetzt nicht dazu führen, dass es nächstes Jahr keine T-Shirts mehr gibt, aber sowas funktioniert ja auch langsamer und so. Also allein die Tatsache, dass es überhaupt hier bei uns ankommt, dass diese T-Shirts existieren. Obwohl niemand von uns da ist oder sich darum gekümmert hat, was da eigentlich gerade passiert. Genau, allein sowas ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es Leuten auffällt und dass darüber diskutiert wird und dass Leute sich auf verschiedenen Ebenen fragen, was soll das und warum und ist das sinnvoll oder nicht. Und Mensch, habe ich ja hier Optimismus gefrühstückt. Ja. Nicht schlecht, Marlene, nicht schlecht. Wir haben ja noch als Stefan Utopie gefrühstückt. Das ist Bezahlung. Ich hatte ja noch, mir ist ja noch aufgefallen, dass Gamescom ja irgendwie dann eine in direkter Konkurrenz zum Gendercamp nicht nur inhaltlich steht, sondern dass der Hashtag GC11 einfach auch mal dafür verwendet wird. Und ja, ich glaube, wir hatten aber immer Gendercamp geschrieben. Aber das so, dann ist mir auch wieder eingefallen, vielleicht hatten wir es auch schon mal darüber, dass irgendwie es da einen Clash gibt. Jetzt nicht beim Podcast, aber so. Ja, kann ich mich dran erinnern. Und auf jeden Fall ist klar, da gäbe es Hashtag Konkurrenz. Wenn man irgendwie bei Twitter die Nachrichten noch thematisch taggen will, mit einer Abkürzung. Geht nicht. Aber es wäre eigentlich ganz schön, das zu mischen, finde ich. Hm. Subversives Unterwandern. Ja, schon. Eigentlich das GCL erst recht. Jetzt erst recht. Ist gut. Ja. Ja. Aber Thema so Sensibilisierung für irgendwie Klamotten und Verfügbarkeit von Körpern. Das Radwalk. Wobei wir jetzt aber auch wirklich bei unserem Thema angekommen sind. Denn das heutige Thema ist Mode. Nein, wir reden über den Slutwalk jetzt. Ja. Ach so. Und das, bei der Gamescon ging es los. Ach so. Mit dem Thema Mode. Ah ja, das hatte sich schon eingeschlichen. Ach so. Ja. Jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Genau. Mode! Oh. Ja. Ja, wie war es denn auf dem Slutwalk? Wir waren fast alle nicht da. Fast alle. Ja, fast alle. Du warst bis auf mich. Genau. Steff hüpft hier von Festival zu Demonstration. Entschuldigung. Ja, kleines kulturpolitisches Häschen immer am Rumhoppeln. Während Marlene und ich hier Wäsche waschen, kochen. Lohnarbeit verloren. So ist während Steff sich schlampig anzieht und auf die Straße geht. Aufreizend. Aufreizend, genau. Alter, ja. Unter Gleichgesinnten. Ja, ich bin mit meiner Schwester dorthin gegangen. Es war sehr heiß. Es war sehr sonnig. Und es war sehr viel Presse. Das war am Anfang echt ganz schön anstrengend, weil beim Sammelpunkt, also ich war von Hamburger Slutwalk. Genau, da waren irgendwie noch nicht so viele Leute da zu Beginn des Versammelns und da war einfach super viel Presse. Das ist ja schon krass. Richtig viel Leute auch absolut nicht so, also es war einfach auch nicht deutlich. Mein Erfrischungsstückchen. Mein Gefühl, also das Gefühl, was ich irgendwie hatte, war, dass tatsächlich irgendwie auf jede Person, die dort einfach hinkam, um mitzulaufen, eine Person kam, die Fotos gemacht hat oder Filmteam und Reporter und Kameraleute und Tonleute und so. Also so, das war, fand ich am Anfang echt massiv, weil die nämlich auch so fast rundherum dann so einen fasten Kreis gebildet hatten. Also nicht total, jetzt nicht polizeikesselmäßig, aber es reicht ja auch schon, ne? Es reicht ja schon, egal wo du stehst und egal in welche Richtung du blickst, siehst du jemanden, der fotografiert und im Zweifel in deine Richtung. Zwar nicht dich direkt, aber in deine Richtung. Und das am Anfang ganz schön ausgeliefertes Gefühl, was es da gibt. Und ich war sehr froh, dass ich meine Sonnenbrille dabei hatte, weil das so irgendwie nochmal so ein Bereich, irgendwie nochmal so eine Persönlichkeitsschutzsphäre irgendwie für mich hatte. Und es gab super viele Leute, die dann auch gefragt haben, irgendwie nach Interviews und so. Und es wurde dann aber eben besser, dadurch, dass es mehr Leute wurden. So. Und es dann auch Leute gab, die das okay fanden, irgendwie fotografiert zu werden und irgendwie oder irgendwie mit ihren Slogans, die sie dabei hatten. So. Und dadurch gab es dann wieder so ein bisschen Entspannung oder dass man sich so ein bisschen mehr in Grüppchen aufstellen konnte. Gab es nicht sogar eine Person, die irgendwie so ein Ich bin die, die mit der Presse spricht, Funktion hatte? Also so auch so sichtbar, so nach dem Motto, so Presse hier, so bitte mich ansprechen, so? Es gab zumindest so koordinierende Sachen, aber ich weiß nicht, wie weit die Aufgabe reichte tatsächlich. Das weiß ich nicht. Und dadurch, dass es so viel war, ist es nicht so aufgefallen. Weil wir einfach total viel unterwegs waren. Ständig, auch mehrmals immer angefragt wurden. Und eines der besten Sachen, die ich mitbekommen habe, war, dann auch schon eine, ich weiß gar nicht, ob das Journalistin oder Journalist war, die dann auch schon ein bisschen entnervt waren, weil sie haben einfach auch extrem viele Neins einkassiert, was für den Stadtwalk wiederum ganz großartig ist. Und waren dann eben schon so ein bisschen gereizt tatsächlich und wurden auch unfreundlicher mit der Zeit. Dass sie halt dann einen auch noch mehr zugequatscht haben. Also nicht, das war nicht ich persönlich, sondern eine andere Person. Dass sie doch mit einem Anliegen hier sei. Und dass so dieses, und aber trotzdem nicht in ein Interview darüber gehen wollte. Und es war so dieses, aber wir wollen doch Öffentlichkeit schaffen. Und sie sind doch hier auch mit einem Anliegen und sowas. Und dass das dann so konstruiert wurde, dass jetzt nur, weil ich mit einem Anliegen irgendwo bin, ich darüber Auskunft geben müsste, weil ich doch ein Anliegen habe. Das fand ich schon echt, echt krass. Die Schoki ist schon wieder allem. Also ich habe auf Hollaback Berlin so ein Foto gesehen, wo ich echt, das fand ich echt richtig krass. Da hat eine Person hingeschrieben, dass, ich weiß nicht, ob es, dann ging es wahrscheinlich um den Slutwalk Berlin, dass er sie mehrfach halt so einen älteren Typ gesehen hat, der immer die Parade gefilmt hat, irgendwie mit so einer kleinen Handkamera. Wo ich echt, da ist mir echt teilweise richtig schlecht geworden, weil ich irgendwie so dachte, das ist so krass, dass irgendwie, ich kann mir genau vorstellen, was dieser Typ irgendwie mit diesem Video anstellt. Und das, da habe ich dann echt gedacht, wow. Also ich dachte vorher schon mit dieser, es ist einfach so krass, dass irgendwie, es kann jede mögliche Demo losgehen und die Presse kümmert sich nicht drum. Aber wenn irgendwie gesagt wird, hier, Zitat aus allen Zeitschriften, die Schlampen kommen, dann sind irgendwie, dann wird, also es ist einfach so krass. Und irgendwie, ich weiß auch tatsächlich noch nicht so richtig, was ich darüber denken soll. Also da hilft mir dann tatsächlich auch nicht zu denken, ja, dieser komische Typ mit seiner Kamera, der wird jetzt irgendwie lauter Leute auf ein Bild haben, die ihn beschimpfen oder so, und es wird nichts bringen. Also es wird in dem Fall einfach total egal sein. Da war ich echt so ein bisschen so, pff. Also ich könnte mir vorstellen, dass es was bringen würde, wenn man das öfter machen würde, so einmal im Jahr oder so. Damit so dieser Effekt von Sensationsding irgendwie so ein bisschen weggeht. Also das ist halt, ich fände es halt irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass es einen ganz positiven Effekt haben könnte, wenn es so zur Gewohnheit werden würde. Das, also was so diese Presseaufmerksamkeit angeht, könnte es einen ganz positiven Effekt haben, wenn es so zur Gewohnheit werden würde, dass halt so Slutwalks einmal im Jahr stattfinden und dann halt da halt irgendwie dann die dieses jetzt kriegen wir mal Titten ins Sommerloch rein, irgendwie nicht so da ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ja. Da habe ich jetzt ein Dystopie-Stäbchen gefrühstückt. Also ich meine, siehe CSD, den gibt es seit Jahrzehnten. Ja, und immer noch kommt in die Zeitung immer nur die besonders doll Regenbogen angemalte Drag Queen. Und aber, mehr nicht. Aber der CSD, so wie er in Deutschland stattfindet, oder die CSDs, so wie sie meistens in Deutschland stattfinden, sind halt auch werden halt auch meistens von Leuten organisiert, die halt auch so eine komische Kooperation mit so irgendwelchen Firmen eingehen oder irgendwelchen Parteien oder was, also irgendwie Also so ein Slutwalk wird ja dann immer noch, also zumindest momentan, also jetzt, diese Slutwalk-Reihe wurde ja jetzt schon eigentlich immer von so sehr stark auf nicht kommerziell, eher so politisch links feministisch aktiven Leuten organisiert und nicht von Leuten, die mit German Wings beim Business Lunch waren. So, also das wird schon. Aber ja, natürlich, du hast recht. Der CSD findet auch immer mehr. Das ist irgendwie, trotzdem wird irgendwie die Jacqueline. Das ist schon, ja. Ja, natürlich, das ist, also das finde ich auch echt richtig schlimm, dass die Presse da, es gibt irgendwie ein sehr ernsthaftes politisches Anliegen und die deutsche Presselandschaft schafft es einhellig nicht, darüber zu berichten, über dieses Anliegen. Zumindest irgendwie die breite Aufmerksamkeit irgendwie liegt irgendwie auf dem, was die Leute anhaben und so. Und zum Teil haben sie ja auch die Message komplett falsch irgendwie rübergebracht. Zum Teil auch nicht. Ich habe mich eher tatsächlich eher so auf die Berichterstattung gestürzt, weil ich ja selber nicht dabei sein konnte. Und es gibt schon auch Berichterstattungen, da ist schon relativ klar, also da wird relativ klar gesagt, worum es da geht und so und warum es das gibt und das Ganze so ein bisschen Mainstream weichgespült, damit es dann auch irgendwie die, was weiß ich, was es dann war, irgendwie die LeserInnen irgendwie verstehen. Aber zum Teil ja auch gar nicht, ne? Also so gerade was so die Boulevardblättchen-mäßigeren Zeitungen anging und so, das war schon alles ziemlich, aufreizend halt, ne? So aufreizend, Schlampen und so, das ist natürlich. Ich finde es trotzdem gut, dass sie stattgefunden haben. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Und ich glaube, es ist auch, ich finde es tatsächlich nicht schlimm, dass dann irgendwie so dieser ältliche Herr dann irgendwie gefilmt hat, weil es ist, also letztendlich ist es so ein so. Dann macht das halt irgendwie an vielen anderen Stellen irgendwie anders. Also es ist so dieses so, es ist halt nicht dann dieses herausragende einmalige Event, jetzt ist Slutwalk und dann stellt sich jemand hin und filmt einfach ungefragt irgendwie Leute, sondern dann steht er halt woanders und filmt ungefragt Leute. Natürlich. Und ich meine, so wie das auch, wie auch der, wie die Presse schon vorher berichtet war, sollten zumindest irgendwie die meisten Leute, die sich da auf dem Slutwalk auch bewegt haben, schon ziemlich auch genau wissen, irgendwie, was da passiert. Mhm. Also so zumindest so ein bisschen irgendwie von, es wird niemand die Message erstmal irgendwie total super oder schützenswert finden von den Leuten, die einfach so auf der Straße stehen, sondern es wird erstmal irgendwie Irritation geben oder Ablehnung oder so. Und auch bei der Presse habe ich einfach gemerkt, so scheiß drauf. Also echt scheiß auf die Presse, scheiß auf Presseöffentlichkeit. Sollen die doch einfach ihr Ding draus machen? Das ist mir persönlich echt total egal, weil ich eine Demo nicht als presseöffentliches Event verstehe, sondern wenn dann irgendwie als raumöffentliches Event. Und dann ist es eben, finde ich, das ziehe ich für mich total viel draus, dass dann eben eine Woche nach dem CSD in Hamburg irgendwie dieser Slutwalk stattfindet, durch die irgendwie Haupteinkaufsstraße, Mönckebergstraße und irgendwie am Jungfernstieg entlang. Das bereitet mir persönlich irgendwie noch größeres Vergnügen, als jetzt irgendwie zu wissen, dass irgendeine Zeitschrift oder irgendein Radio-Fernsehsender das jetzt richtig verstanden hat oder nicht, weil so funktioniert das halt nun mal nicht, finde ich. Sondern also was zu so diesen Blickstören von irgendwie so, da sind meistens als weiblich identifizierbare Personen unterwegs, die irgendwie, was auch immer das bedeuten mag, sexy Outfits tragen und das aber nicht ungebrochen konsumierbar ist, sondern sie dazu irgendwie eine Message bekommen. Was, wie ich finde, relativ wenig noch war. Also so an Messages hätte es in Hamburg auch durchaus mehr sein können. Es war in dem Bereich, in dem ich gelaufen bin, relativ ruhig. Es gab halt jetzt wohl halt nichts gerufen. Das war halt mehr so vorne beim Linksautonomen, zumindest von mir als Linksautonomen verzeichneten Blog irgendwie gab es so Rufchöre. Da können die Leute noch ein bisschen mehr mit Messages irgendwie versorgt werden. So mit Störungen. Aber ich finde das erstmal gut, überhaupt irgendwie auf die Straße zu gehen und also was halt so der echt bittere Nebenbeigeschmack ist, ich kann da hingehen und ich fühle mich irgendwie echt sicher in dem Raum. So. Kann da irgendwie durch die Gegend latschen. Und sobald ich aber diese Demo verlasse, in dem Moment, in dem ich auf den Bürgersteig gehe, ist es weg. Mhm. Irgendwie hast du keine Deckung mehr. Irgendwie, du bist allen Blicken, also habe mich irgendwie allen Blicken viel mehr ausgeliefert gefühlt. Meine Schwester ist ein bisschen später aus der Demo rausgegangen, irgendwie so quasi 5 Minuten oder sowas. Und wurde auch prompt irgendwie ständig angesprochen. Es wurde sozusagen ständig, sie wurde kommentiert, sobald sie aus dieser aus der Demo raus war. Und das halt echt, das natürlich, also so, das verstärkt das Ganze natürlich auch enorm, weil es, also wenn es einfach gerade auch das Thema ist, irgendwie von der Demo, auf der du bist, und das dann sofort auf dich so zurückgeworfen wird, das ist schon eine ziemlich dolle Erfahrung. Ich glaube, das hat da, also wenn ich so ein paar Blogartikel mir ins Gedächtnis rufe, dann knapsen da eben auch besonders viele rum. Also so dieses Thema, so mein, der alltägliche Slutwalk sozusagen, das alltägliche sich mit Blicken und Kommentaren auseinandersetzen oder Ansprüchen und Anrufungen. Dass es eher so dieser Effekt ist, was sehr schade ist, was so dieses Self-Empowerment-Ding angeht. Aber ich hoffe auch, dass es das weiter und häufiger gibt. Ich fände es ja schön, zum Weltfrauentag das zu machen. Am 8. März? Ja, fände ich super. Das wär, also weil es so die erste Demo wäre zum Weltfrauentag, und bei der ich mir vorstellen könnte, hinzugehen. Und noch ganz kurz, also ich fand die Redebeiträge schlecht, fast durchgehend schlecht. Ich habe die ersten beiden, muss ich dann aber dazu sagen, nicht mitbekommen, die sozusagen noch am Startpunkt. Es waren, vielleicht waren es auch mehr als zwei, aber ich glaube, es war, also ich hatte auf jeden Fall zwei unterschiedliche identifiziert. Da stand ich zu weit weg, um die mitzubekommen, um die so richtig gut verstehen zu können. Und es gab dann aber eben Stellen, an denen es eine größere Öffentlichkeit gab, an denen dann aber, wie ich fand, schlechtere Beiträge kamen. Also über die Hamburger Frauen, von den Hamburger Frauenhäusern aus zum Beispiel, in dem einfach so ganz krass irgendwie die Folgen von gewalttätigen Einwirkungen auf den weiblichen Körper beschrieben wurden. No. Ganz konkret beschrieben wurden. Und das war irgendwie so ein so, okay, dafür, also so irgendwie dafür, dass es ein unterstützendes Grußwort quasi irgendwie sein sollte, fand ich das richtig daneben. Also so richtig daneben, weil es einfach ein, okay, es gibt irgendwie viele verschiedene Bündnisse und es gibt viele UnterstützerInnen, aber da muss vielleicht doch jede Partei sozusagen, jede Gruppe von sich ein bisschen niedrigschwelliger dann sozusagen einen eigenen Input reingeben, und es wird halt dann nicht die mega ausdifferenzierte, ich stelle mich jetzt in meine Politik total gut dar. Und du findest es blöd, weil das die Leute verstört hat, oder was findest du daran blöd? Also ich habe mich persönlich einfach unglaublich unwohl gefühlt. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich fand es einfach echt massiv. Also ich hätte an der Stelle auch einfach gut nach Hause gehen können. So, weil ich das einfach, weil es halt einfach auch nichts, in dem Moment hat es nichts Selbstermächtigendes, sondern es ist halt nur dieses Skandalöse. Genauso wie irgendwie, also so von Tierrechtsorganisationen, die dann irgendwie PassantInnen irgendwelche Tierquäler Bilder irgendwie vor die Nase halten, um zu zeigen, wie schrecklich das ist. Und das denke ich so, so weit musst du nicht gehen, um irgendwie Leute zu kriegen von irgendwie so, hey, alltäglicher Sexismus steckt in so vielen verschiedenen Situationen. Und das ist halt, da finde ich es eher fatal, das dann wieder auf so eine körperliche Gewalterfahrung runterzubrechen, weil dann ist halt immer nur diese körperliche Gewalterfahrung, und die, die dann dazu führt, dass Leute irgendwie in Frauenhäuser fliehen. Und das ist dann irgendwie der öffentliche wahrnehmbare Sexismus. Zumal ja irgendwie gerade bei so einem, also das als Grußwort an so eine Demo wie den Slutwalk zu richten, da würde ich ja auch dann mal denken, okay, ich weiß nicht, was für Leute im Publikum sind und was deren Erfahrungen sind, gerade bei so einem Event. Und die erstmal mir vorzuballern mit sexueller Gewalt ist vielleicht auch jetzt nicht so. Und das sind die Leute, die am ehesten zuhören. Ja. So, also was so unter, im englischsprachigen Bereich wird ja auch von Survivorn irgendwie gesprochen, also Leute, die irgendwie sozusagen Gewalterfahrungen irgendwie sozusagen überlebt haben oder eben massive sexuelle oder sexualisierte Gewalt. Ja, und ich denke auch so, das ist krass. Also da einfach so von auszugehen, dass es einfach alle Leute dann erstmal mittragen, die da in dieser Demo mit drinstehen, so könnte noch etwas sensibler sein. Mhm. Und das andere war noch eine antisexistische linke Männergruppe. Also ich weiß nicht, die hatten sich, glaube ich, nochmal anders genannt, aber es ist tatsächlich eine, es geht um irgendwie eine wahrscheinlich biomännliche Gruppe, die sich eben mit Sexismus auseinandersetzt. Und das fand ich eigentlich, dachte ich, da steckte für mich eigentlich total viel Potenzial drin, sozusagen, was so Sprecherpositionen angeht, wenn wirklich nochmal auch von einer männlichen Seite aus irgendwie so irgendwie Kritik an alltäglichen Sexismus geübt wird oder nochmal so Alltagsszenerien oder sowas benannt werden können von irgendwie so, wenn ich meiner Freundin ins Wort falle in irgendwelchen Gesprächsrunden, dann ist das, oder also so, oder keine Ahnung, oder wenn ich so, ich glaube, da hätte, ich dachte einfach, das hätte Potenzial haben können irgendwie, weil es einfach nochmal eine Position ist, die nicht so sichtbar ist in feministischen Diskursen oder also für feministische Themen in öffentlichen Diskursen eher so rum. Und die haben sich leider so einen totalen Wissenschaftssprech irgendwie verloren mit Nitität und Nivität und das also so komplizierte Wörter und Schlagwörter, bei denen auch klar ist, keine Person am Straßenrand wird da gerade eine Ahnung haben, wovon gesprochen wird. Und selbst ich fand das teilweise dann auch schon echt ganz schön komplex und langatmig zum Verfolgen. Und das ist halt so eine, das ist so eine Performance von Demo, bei der ich mir auch echt wünschen würde, dass da auch mal ein bisschen mehr spielerisch mit umgegangen wird und nicht so dieses, ich muss jetzt diesen Demo-Anspruch irgendwie so gerecht werden, dass ich so, es gibt irgendwie so dieses Prinzip der Redebeiträge und die Redebeiträge kommen meistens dann, wenn irgendwie gerade Stillstand ist, wenn es so einen bestimmten Ort gibt und diese Redebeiträge können auch gerne mal 5 bis 10 Minuten lang sein. Mhm. Und das finde ich absoluter Irrsinn, weil da, also das ist einfach, das demotiviert die meisten Leute, die in der Demo sind, es interessiert die Leute um die Demo drumherum nicht. Mhm. Nicht das, was gesprochen wird, sondern höchstens irgendwelche Slogans auf Plakaten oder vielleicht noch irgendwelche Flyer, die die Leute in die Hand gedrückt bekommen. Ich glaube, da können tatsächlich noch mehr angefangen werden. Und ich verstehe nicht, warum man es nicht irgendwie kleiner halten kann. So dieses, es muss alles vollständig sein. So dieses, nee, dann einfach, und wenn einfach ein Nein bedeutet Nein irgendwie benannt wird und vielleicht noch ein bisschen ausbuchstabiert wird in 5 bis 6 Sätzen, dann reicht das vollkommen. Und dann muss das halt, das kann doch auch gerne 10-mal wiederholt werden auf einer Demo. Also da habe ich einfach gemerkt, so, es steckt so viel Potenzial in verschiedenen Stellen drin, bei denen echt noch irgendwas passieren könnte. Ich muss mal kurz raus. Ich habe jetzt genug. Jetzt müssen wir alle hier aufstehen, selbst die Katze. Vielleicht gehe ich einfach hinten in die Ecke. Okay. Soll ich wenigstens nochmal zurückkommen? Wir haben ja so eine Tetris-Küche hier. Kann man nicht einfach. Oh. Lustig aufspielen. Das hört sich bestimmt auch lustig an, jetzt dieses. Ja. Oh. Dieser Kater. Vielleicht könnte ich ihm, ich biete ihm mal eine flauschige Unterlage an für den anderen Spiel. Vielleicht hilft das. So, kleiner Kater. Warte, ich trage dich einfach damit rüber. Zack. Ich glaube auch, es geht einfach um das angewärmte Kissen. Das kann er jetzt haben. Warte. So ein glücklich werden mit. Ja, also es war. Ich fand es irgendwie trotzdem schön oder habe es auf gar keinen Fall bereut, dort gewesen zu sein, weil es einfach auch mal wieder eine andere Demo-Erfahrung war. Und ich auch gemerkt habe, dass ich irgendwie auch spontan Lust hatte, irgendwie andere Klamotten anzuziehen, die ich sonst nicht im Alltag trage. Die Stimmung war auch ganz gut, oder? So. Ja, es waren eben, also so, es waren auch gefühlt echt viele Leute da. Das konnte ich auch überhaupt nicht einschätzen, wie viele es wohl werden würde. Und ich fand, es war echt eine, dafür, dass es das erste Mal stattgefunden hat und so, war das echt eine große Masse. Also über 1000 Leute ist schon echt gut. Und ich war aber auch waren in Hamburg waren nicht über 1000 Leute da? Das ist nicht so ganz klar. Also es wird gesagt über 1000. Ach so. Wahrscheinlich waren es 1000. Ich dachte, war das nicht so, dass das Abendblatt erst von 250 gesprochen hat und es dann nochmal nach oben korrigiert hat auf 700 oder so? Mussten die es nicht sogar auf 1000 korrigieren? Ich glaube, sie mussten es sogar auf 1000. Das finde ich auch sehr bezeichnend. Mhm. Das sind erstmal lange 250 durch die Presse gegeistert. Ja. In Hamburg und dann ist die Information, dass es deutlich mehr war, natürlich dann so ein bisschen. Das fand ich echt interessant, dass das so klein gehalten wurde von der Presse, dass das irgendwie, was ja sehr selten vorkommt, ist, dass die Presse was Kleineres sagt als die Polizei zum Beispiel. Also das ist ja schon sehr verdächtig. Eigentlich muss man ja mal davon ausgehen, dass die Polizei immer schon ungefähr nur 2/3 sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Polizei zum Beispiel nicht davon ausgegangen ist, dass es zu viele werden. Das glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, an welchem Punkt mir das mal ich darüber sinniert hatte. Vielleicht, weil mir die Polizeipräsenz war einfach sehr gering. Mhm. Halt mal irgendwie so ein paar Motorradreifenbullen irgendwie, die dann eine Kreuzung irgendwie verstellt haben oder sowas, aber ansonsten einfach nicht so sichtbar. Mhm. Also sie waren einfach nicht so sichtbar. Naja. Ich hoffe, es gibt's noch mal wieder. Ja, ich auch. Dann kann ich nämlich auch mal auf den Slutwalk gehen. Und ich war noch auf so einer Vordiskussionsveranstaltung, was auch sehr gut war. Irgendwie auch, also einfach sich noch mal Gedanken darüber zu machen, was verbinde ich selbst eigentlich mit dem Begriff Schlampe, würde ich ihn für mich aneignen. Was denken andere Leute über sowas wie Sinn, politischer Sinn oder politische Nachhaltigkeit von sowas wie Slutwalk? Was ist so da die Kritik? Und also es regt einfach auch zum Nachdenken an und für die Hamburger queer-feministisch-politische Szene war das, glaube ich, echt wichtig, dass es das gab. Um überhaupt mal wieder so ein Gefühl von, es gibt politische Events, zu denen wir uns irgendwie auch mal wieder treffen oder also so irgendwie oder mit auseinandersetzen und es mal eine größere Zahl ist auch an Leuten, die irgendwie 5 Personen aus einem Freundeskreis überschreitet. Oder ja. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe gerade überlegt, wollen wir jetzt wirklich noch so ein großes Thema aufrollen? Ich würde ja fast sagen, eher nicht, weil ich glaube auch, dass das Thema. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ja. Und dann werden wir unser Thema nochmal vertragen. Ich könnte noch. Was könnte ich denn erzählen? Von meinem Urlaub oder so. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auch echt noch gar nicht unbedingt durch mit dem Slutwalk. Da echt. Was hast du denn noch so irgendwie wahrgenommen? Also 2 Dinge, die ich wahrgenommen habe. Das eine hatten wir eben schon, aber ich finde das nach wie vor irgendwie nicht, für mich nicht glücklich gelöst. Aber vielleicht gibt es da auch keine glückliche Lösung, weil ich immer noch an diesem Ding hänge von ich finde es total schwierig, mit dieser Demonstrationsform umzugehen, die offensichtlich bedeutet, dass Leute, die teilweise Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen haben und dafür auf die Straße gehen, bei diesem auf die Straße gehen, mit sexuellen Übergriffen konfrontiert werden. Ja. Also dass diese gesamte Demo eigentlich quasi ein Setting des sexuellen Übergriffs ist. Denn im Grunde genommen ist es das, weil oder teilweise ist es das halt, wenn genauso viele FotografInnen wie DemonstrantInnen anwesend sind und die ganze Zeit irgendwie darauf halten, nur weil irgendwie nackte Titten zu sehen sind. Das ist halt einfach total krass, finde ich. Und das, da ist es natürlich irgendwie, natürlich kommt dann da später da rein, dass es innerhalb der Demo einfach wahrscheinlich ein anderer Status ist. Und nun war ich auch nicht da und habe das auch nicht miterlebt irgendwie, was es bedeutet, dann mitzulaufen oder was es halt auch bedeuten kann, mit wenig Klamotten an mitzulaufen. Aber ich bin echt irgendwie am Knapsen mit diesem Ungleichgewicht von, was wollen die Leute, die da laufen und was kommt davon an. Und ich bin tatsächlich da nicht so, hab da nicht so die Scheiß auf die Presse. Irgendwie kann ich da nicht so diese Scheiß auf die Presseposition einnehmen, weil ich das Gefühl habe, oder weil es für mich sehr bedeutsam ist, was dann irgendwie ankommt in der Presse. Und wenn ich irgendwie nur, also wenn ich fast ausschließlich danach lese, dass irgendwie eigentlich nur auf diese Klamottenebene eingegangen wird, plus, also ich habe dann irgendwie, ich musste mich dann auch noch irgendwie so ärgern, weil halt diese Reproduktion irgendwie so scheiße war. Ich habe dann irgendwie mehrfach irgendwelche Videobeiträge zum Slutwalk gesehen danach, wo so die Strategie immer die gleiche war, dass irgendwie der Slutwalk gezeigt wurde und dann wurde irgendwie eine Person noch interviewt vom Slutwalk. Das wurde dann manchmal dann auch noch leider beschnitten auf so ein, ich bin hier, weil ich mich anziehen möchte, wie ich will, wo ich denke, das ist einfach mal viel, viel zu kurz. Also ja, natürlich, das gehört dazu, aber das als einziger Beitrag in so einem Videobeitrag ist einfach mal irgendwie wow. Und es wurde dann beendet mit irgendwelchen Stimmen aus dem Publikum, die typischerweise waren, ja, ist ja schön anzusehen, ne? Wo ich so denke, Alter, das ist einfach so krass. Also so wie das produziert wird, das ist einfach so. Also das ist für mich einfach dann in der Reproduktion so krass übergriffig. Damit habe ich echt einfach ein großes Problem und ich weiß echt nicht, inwiefern man damit wahrscheinlich einfach umgehen muss bei dieser Form. Denn natürlich kann es nicht sein, dass irgendwie, also ich werde auf keinen Fall irgendwie zu dem Schluss kommen wollen, zu sagen, nee Leute, dann könnt ihr da jetzt nicht so hingehen, denn offensichtlich führt es ja dazu, dass das nicht ankommt. Also das kann es ja nicht sein, ne? Es kann ja nicht sein, dass die Demo sozusagen von ihrem ausschlaggebenden Moment, dieses Man darf sich nicht schlampig anziehen, sozusagen überrollt wird und deshalb kann es nicht stattfinden, weil es mit diesem schlampig anziehen einfach so krass einfach nicht funktioniert, dass das nicht die geeignete Demonstrationsform ist. Insofern ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Punkt von, okay, das nimmt man als Zeichen, dass es sowas von nicht funktioniert und dass es sowas von anders gelesen wird. Aber ich bin da echt irgendwie, also ich weiß nicht, ob es meine Demonstrationsform ist, ehrlich gesagt. Also so ist es ja, ich finde es ja nicht tragisch, dass da tatsächlich irgendwie so dieser Typ interviewt wird, der dann irgendwie so die mega sexistische Kacke irgendwie von sich gibt, sondern es ist halt irgendwie, ich finde es eher problematisch, dass das halt die Stelle ist, die auf gar keinen Fall von der Presse kommentiert wird. Genau. Es wird halt dann so unkommentiert irgendwie drangepackt und ich lese das dann zwar schon erstmal in Richtung von irgendwie so, klar hat das erstmal nichts zu bedeuten, dass jetzt gerade irgendwie die Slutwalk-Demo an dieser Person vorbeigezogen ist, dass sich da jetzt gerade irgendwie im tiefsten politischen Bewusstsein was getan hat. Oder irgendwie auf einmal irgendwie die antisexistische Fee irgendwie ihm auf den Kopf gehauen hat mit ihrem Zauberstab. Bilder? aber ich fand das auch ziemlich gruselig. Ich hatte auch so einen Beitrag gesehen, der auch noch massiver war. Also der hat irgendwie, da hat irgendwie auch ein Typ... Ja, der hat es einfach reproduziert. Der hat so richtig, also irgendwie so, naja, aber wenn die sich jetzt so anziehen... Ne? Also das war schon irgendwie so, er hat quasi einen Übergriff irgendwie angekündigt, irgendwie in dem, was er gesagt hat. Und das war halt so... Das war schon echt ganz schön gruselig. Ja. Stimmt, ich glaube, was ich einfach um tausende von Prozent erleichterter gefunden hätte, wäre, und das habe ich aber halt leider bis jetzt nicht gefunden, vielleicht gibt es das und ich habe es bis jetzt einfach nicht gelesen, wäre halt nochmal so eine Metaebene, die nämlich von der Presse mal so ein Reflektieren darüber, was sie da eigentlich gemacht haben. Denn natürlich kann man das, natürlich wäre es genauso gut, wenn ich das kommentieren würde, wäre es genauso gut ein absolut wunderschönes Vorführen, wenn ich irgendwie den Slutwalk zeige und dann so ein Typ interview, der sagt, oh, das sieht total super aus, finde ich voll geil hier zu stehen. Und dann kann ich das kommentieren und sagen, genau, und darum geht's. Und das ist das Problem, was wir haben oder sowas. Ne? Aber das ist ja nicht passiert. Oder, dass es irgendwie mal einfach mal kritisch kommentiert worden wäre, dass ein Fotoapparat auf Teilnehmerin kam oder so. Ne? wurde ja auch nicht kommentiert. Es war einfach klar, dass da irgendwie viele Leute sind, die das irgendwie fotografieren und viel Presse da ist. Aber warum das passiert und warum gerade bei der Demo es total klar ist, dass ganz viele Leute kommen und sich das angucken, das wurde halt nicht kommentiert. Und das finde ich halt total gruselig. Das wäre halt irgendwie... Ja, dann bleibt es halt irgendwie bei mir, dass ich mir so einen Videobeitrag angucke und denke, ja, die schlauen Menschen werden jetzt mit diesem sexistischen Kommentar genau das bestätigt sehen, was das Problem ist, aber... Aber es ist ja... Also solche Erfahrungen, das ist ja jetzt, hat ja jetzt alles das erste Mal so stattgefunden. Mhm. Und solche Erfahrungen, also es gibt ja jetzt nicht so die eine Demo, die perfekt läuft und so, sondern es sind ja mal verschiedene Leute, die auf so einer Demo sind und man kann ja mit den Erfahrungen dann eben auch weiterarbeiten und halt gucken, was eben sowas wie, keine Ahnung, sich Aktionen überlegen oder eben Strategien überlegen, wie man mit genau diesem Effekt irgendwie umgeht. Mhm. So. Also, weil, wenn du sagst, naja, es kann ja jetzt nicht die Konsequenz sein, dass man das nicht mehr macht. Ja. Das stimmt natürlich. Letztendlich ist es ja auch ein Erfahrungswert, den man dann benutzen muss, um weiter an dem Thema dran zu bleiben. Also auch allein dafür wäre es schon gut, wenn das jetzt nicht so eine einmalige Sache gewesen wäre, sondern halt eher was halt irgendwie öfter, ich finde 8. März auch ein super Datum, was man da irgendwie benutzen könnte, um dann, keine Ahnung, zum Beispiel in so einem Orga-Team sich damit auseinanderzusetzen, was machen wir denn mit so viel Presse und wie kommunizieren wir denn vorher mit den Leuten, die da hingehen wollen oder so? Oder genau, was sagen wir denen denn? Was schreiben wir denn auf den Flyer? Wie empfangen wir denn die Presse? Mhm. Und was sagen wir denn irgendwie der... Also, was mir halt... Also, Assoziationskette hat gerade über... Also, mein assoziativer Part im Gehirn hat gerade Folgendes ausgespuckt. auf dem Kongress, auf dem CCT-Kongress, also auf dem 27C3 letztes Jahr, da sind so Typen rumgelaufen, die hatten so T-Shirts an, auf denen drauf stand, nein, sie dürfen mich nicht fotografieren, ich habe ein Recht an meinem eigenen Bild und irgendwie so einen komischen juristischen Text irgendwie hinten auf dem T-Shirt irgendwie drauf gehabt irgendwie. Dieses T-Shirt habe ich relativ häufig gesehen, so dieses Recht am eigenen Bild. Nein, Presse, du darfst mich nicht fotografieren bei dem, was ich tue, Ding so. Also das ist ja auch eine Strategie mit so, wie geht man mit so, wer fotografiert wen, auf einer ganz anderen Ebene, aber letztendlich eben zum Beispiel eine Möglichkeit irgendwie mit umzugehen mit irgendwie so einem. Und so kann man sich ja Strategien überlegen und auch mit den Leuten, die halt, ne, auch wie beim CSD, ne, wie geht man mit den Leuten um, die draufhalten, da hatten wir ja auch schon mal ab und zu Sachen überlegt, die man machen könnte, zurückfotografieren zum Beispiel. Oder ansprechen oder eben gezielt eben sich in Gruppen zusammentun und da eben gezielt irgendwas machen gegen so eine Situation oder mit so einer Situation, die vielleicht zu erwarten ist oder so. Ja. Weil wirst die Presse, TM, ja irgendwie nicht, das wird ja nicht funktionieren. Ja. So. Ja. Das Gute ist ja auch, dass jetzt gerade relativ viele Erfahrungen an verschiedenen Orten gesammelt wurden. Das heißt auch, dass sozusagen es dann nicht so diese eine kleine Orga-Gruppe in einer Stadt ist, die sich dann irgendwie darüber Gedanken machen muss, sondern es ja auch noch mal irgendwie einen größeren Rahmen gibt, in dem sich Leute auch nochmal gut austauschen können und vielleicht dann irgendwo eine Person sitzt, die nochmal juristisch irgendwie was schneller zur Hand hat und der anderen aber auch wissen, sie können sich auf die und die Sachen berufen irgendwie. Das hilft ja auch schon mal, so dass es sich dieses, oh Gott, ich kriege das gar nicht hin irgendwie in meinem Orga-Rahmen, sondern dass es vielleicht auch so Sachen gibt, die, was weiß ich, dann gibt es halt sozusagen Textpassagen, die an die Presse rausgegeben wird, irgendwie in denen schon ganz genau Handlungsanweisungen oder Beschränkungen irgendwie drinstehen, die halt vielleicht so im Rahmen, im maximalen Rahmen sind. Von die Demo darf nicht fotografiert werden oder gefilmt. Punkt. Oder sowas. Oder es dürfen nur, wenn Sie Bildmaterial möchten, dann können Sie das über die Orga-Gruppe irgendwie erfragen. Oder, also so, keine, also ich kenne mich da null aus. Ja. Aber es hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass das vielleicht auch erstmal ein bisschen antrainiert, werden muss, um dann zu sagen, so hier, nix mit irgendwie ewig lang rumlungern. Oder man kann irgendwie sagen, hier, treffen ab 3 an dem Ort. Die erste halbe Stunde wird irgendwie Presse da sein. Wenn also jemand irgendwie Bock hat, da tatsächlich irgendwie nochmal Interviews zu geben oder sowas. Und danach muss die aber weg sein. Also keine Ahnung, irgendwie, um zumindest schon mal dieses Presseding zu haben. Weil dann sind nämlich die Leute, die nur privat fotografieren, identifizierbar. Mhm. Weil das, ich glaube, das war halt auch noch ein Punkt für mich. Ich habe keine Ahnung, woher sollte ich denn wissen, ob das jetzt irgendwie Presse ist oder eine Privatperson, die einfach eine gute Fotoausstattung hat. Woher soll ich wissen, mit welchem Kontext die das gerade fotografiert? Ob das jetzt ein eben aus queer-feministischer Ecke und ein, oh, ich freue mich schon total drauf und dokumentiere das mehr so für mich oder für die Leute in meinem Umkreis und will damit überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gehen, Person ist, oder ob das dann eben von der Mopo irgendwie Bilder sind. Ich muss da mal was Positives sagen, was ich gut fand. Ja. ohne, dass ich da war. Aber was ich halt gut finde, was als Konzept richtig gut funktioniert hat, zumindest in meinem kleinen Umkreis, ist sind so die Allianzen beziehungsweise so die Breite der Leute, die sich davon angesprochen gefühlt haben und Bock hatten, da hinzugehen. Das war für mich so ein bisschen vergleichbar mit diesen, wie heißen die immer, diese sozialen Bewegungsgeschichten, so nicht Attack, aber so diese, die halt so, es gibt doch diese neue Form von diesen sozialen Bewegungen, die irgendwie, wo so ganz breite Bündnisse geschlossen werden gegen irgendwie, vielleicht kann man das, Anti-Atomkraft ist so ein Beispiel. Ne? Also Anti-Atomkraft, ganz, Grundeinkommen, Recht auf Staat. Recht auf Staat, genau. Also so diese, wo so ganz, wo bei Recht auf Staat ja auch, aber noch breiter eigentlich. Also so dieses, wo halt so ganz breit irgendwie so, wo man sich dann so mal auf was einigen kann. So, also so, wo man eigentlich so an ganz vielen Stellen kann man sich überhaupt nicht irgendwie einigen, aber an der Stelle kann man sich dann einigen und das führt dann halt dazu, dass dann Leute mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen Bock hatten, da dran teilzunehmen. Und es gab ja einfach schon ganz schön lange keine feministischen Demos irgendwie in so, also wo so wirklich so, wo der Grundgedanke wirklich so ein feministischer war, wo so mehrere hundert Leute sich irgendwie zusammenfinden und so, und das finde ich halt schon einfach im Verhältnis zu dem, was halt vorher so stattgefunden hat, also irgendwie finde ich das auch ganz schön, wenn dann halt einfach mal so ganz viele Leute, die sich sonst vielleicht inhaltlich überhaupt nicht einigen können, irgendwie dann da treffen und da für eine Sache, mit der sie sich alle irgendwie gut auseinandersetzen können, zusammen irgendwie durch die Gegend laufen. Also ich habe ja wie gerne mal das Problem, dass ich halt mit dem, was ich denke und mit dem, was ich wichtig halte oder das, was ich fordere, relativ wenig Leute treffe, denen das ähnlich geht oder die da irgendwie. Also irgendwie so allein sowas wie so ein ganz grundsätzliches Hinterfragen von was soll das eigentlich sein, dieses Geschlecht und was und dann gibt's halt die, für die ist es halt total klar, was es ist und die hinterfragen das halt überhaupt nicht und trotzdem und allein an der Stelle habe ich ja oft schon den Punkt, an dem ich dann gar nicht mehr mit Leuten groß diskutieren kann, weil wenn ich halt von irgendwie einem ich glaube nicht, dass man das alles so als gegeben hinnehmen kann, ausgehe und eine andere Person aber schon, dann können wir uns an ganz vielen Stellen überhaupt nicht mehr inhaltlich auseinandersetzen, weil wir dann einfach so eine verschiedene Grundannahme haben, dass wir dann einfach nicht weiterkommen. Mhm. Aber trotzdem kann ich dann mit solchen Leuten zusammen irgendwie auf sowas wie den Slutwalk gehen, weil wir uns da dann irgendwie wieder treffen können. Auch wenn ich war ja nicht da, aber ich weiß halt, wer da gewesen ist. Und das finde ich halt schon total gut und schön und freue mich darüber sehr. Es könnten noch ein paar mehr sein, finde ich, aber allein das überhaupt, das Ganze halt nicht so eine, wir schwimmen jetzt mal in unserer queeren Suppe und werden von niemandem verstanden, Ding war, sondern halt schon auch einfach Leute sich angesprochen gefühlt haben, die aus einer ganz anderen politischen Ecke kommen oder aus gar keiner politischen Ecke kommen, sondern einfach nur sagen, ich habe da keinen Bock drauf und ich finde es gut, dass man da jetzt irgendwie mal auf die Straße gehen kann für. Finde ich gut. Das trifft den zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil es ja schon im Vorfeld Kritiken gab, gerade von Ich gehe mal kurz weg. Echt? Du kannst gerne weiter. Aber ich glaube, ich bin die Einzige, die da war. Ja, aber du kannst auch die Kritik schon mal irgendwie erzählen. Da weißt du nämlich besser Bescheid als ich. Oh. Das wage ich zu bezweifeln. Also es gab ja im Vorfeld Kritiken, sagen wir mal, von allem, was eher von so einer weißen, deutschen, feministischen Position abging. Also es gab irgendwie... Naja, stimmt auch jetzt so nicht. Also ich glaube, es gab relativ dezidierte Kritik aus migrantischen und Of-Color-Positionen und aus Sexarbeitspositionen und so. Und die grob zusammengefasst ging es, glaube ich, da sehr doll darum, dass der Slutwalk initiiert war, eher aus so einem weißen Kontext aus, auch eher aus dem bürgerlichen weißen Kontext aus, aus dem bürgerlichen weißen Frauenkontext raus, der dann auch bestimmte ganz konkrete Assoziationen mit dem Wort Slut oder Schlampe verbunden hat, die wiederum für andere Leute halt einfach ganz, ganz anders aussehen. Also, wie jetzt die eine Person, also um es jetzt mal irgendwie an einem Beispiel zu erklären, ist es einfach ein Unterschied, ob eine Sexarbeiterin als Schlampe bezeichnet wird oder ob eine weiße Studentin, die keine Sexarbeiterin ist, als Schlampe bezeichnet wird. Es sind einfach unterschiedliche Konnotationen und unterschiedliche Geschichten, die dann an dem Begriff hängen oder an der Bezeichnung hängen, die halt für Leute unterschiedliche Benennungsgeschichten auch mit sich tragen. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, inwiefern das umgesetzt wurde oder inwiefern das dann funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat, dass es diese Kritiken gab. Also ich habe zum Beispiel, es gab ja irgendwie einen, vielleicht können wir das auch verlinken, ich fand die Kritik irgendwie so ganz nett, bei Les Migras war das verlinkt, gab es einen relativ langen Text dazu, was sie sich wünschen vom Slutwalk, und da stand zum Beispiel auch drin, dass sie gerne ein breites Bündnis wollen und aber nicht sozusagen so StellvertreterInnen Politik haben wollen vom Slutwalk aus, sodass irgendwie eigentlich eine sehr homogene Gruppe sich schnell nochmal eben irgendwelche SprecherInnen dazu holt, die jetzt nochmal eben schnell eine andere Gruppe darstellen sollen. Hm. Und damit ist das dann auch inklusiv, das Ganze, und damit werden auch alle erreicht. Aber faktisch eigentlich ist die Orga-Gruppe total homogen. Hm. Kann ich jetzt aber tatsächlich auch nur die Kritik so erzählen, weil ich erstens nicht da war und zweitens auch keine Einblicke zum Beispiel in das Hamburger Orga-Team habe, wie die so mit sowas umgegangen sind oder damit umgehen. Aber es würde mich schon mal interessieren, ob das funktioniert hat oder ob jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, feministische Of-Color-Gruppierungen jetzt sagen würden, nee, das war jetzt eigentlich eher nicht so unser Ding. Oder Hamburger SexarbeiterInnen Gruppierung sagen würden, nö, hatte ich jetzt eigentlich gar nichts mit zu tun. Aber ich finde das ja auch eigentlich dann auch total in Ordnung. Also ich finde das ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwierig. Also weil immer so getan wird, wenn man nur genug Leute einschließt, dann wird irgendwann niemand mehr ausgeschlossen. Und ich finde, das funktioniert nicht. Also man kann nicht mit allen Bündnisse machen. Das funktioniert einfach nicht. Und es ist halt, ich finde es total in Ordnung, wenn irgendwie weiße, bürgerliche Frauen zusammen irgendwie auf die Straße gehen und sie sind alle weiß, bürgerlich und Frauen und wollen irgendwie gegen den Sexismus den täglichen Sexismus, dem sie vielleicht ausgesetzt sind, irgendwie demonstrieren. Solange das klar ist, dass es irgendwie sich um weiße, bürgerliche Frauen handelt, die das tun, also solange sie nicht für alle sprechen, sondern irgendwie für sich sprechen, finde ich das total in Ordnung. Irgendwie, dass eben nicht irgendwie dass da jetzt nicht irgendwie alle anderen Positionen, die irgendwie auch noch irgendwie auf dieser Welt existieren, mitbedacht werden, weil ich halte das für utopisch, dass das überhaupt funktioniert so. Mhm. Wichtig finde ich halt immer nur, dass es halt gekennzeichnet wird, dass es sich halt gerade um einen Frauen, weißen, bürgerliches Frauending irgendwie handelt. Ja. So. Und das, oder das allen, oder dass es irgendwie auch so bewusst einem so wird oder gemacht wird oder so. Das, oder eben so, ja, das hat halt wieder was mit der eigenen Position zu tun, mit der man da auf die Straße geht. So. Ja, das wäre dann zum Beispiel, okay, nochmal von vorne, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ehrlicher ist, zu sagen, das sind jetzt wir und wir holen uns nicht nochmal eben so ja, sozusagen so Token-Personen rein, die dann für uns sozusagen eine ganze Gruppe noch dazu holen. Aber es wäre halt die Frage, ob das passiert ist. Also es würde mich einfach mal interessieren, ob das tatsächlich dann so funktioniert hat, dass Personen auf dem Slutwalk für sich gesprochen haben, sich positioniert haben und auch deutlich gemacht haben, dass sie vielleicht zum Beispiel eine Position unter vielen sein könnten oder so. Ich weiß nicht, hat das stattgefunden? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also dir ist nichts aufgefallen? Nee, ich meine, es gibt leider nichts wirklich, wann ich das da festmachen kann, vor allem nicht als Einzelperson irgendwie in einer großen Menge. Also, dass diese Veranstaltung irgendwie sehr weiß ist, ist jetzt erstmal nichts Neues. Das scheint ja irgendwie schon an vielen Orten irgendwie schon auch Kritikgegenstand gewesen zu sein. Und ich bin mir auch sicher, dass das in Hamburg so war. Ja, also schwer zu sagen. Echt schwer zu sagen. Fehlt mir so ein bisschen ein Gefühl. Ja. Oder irgendwie so ein Maßstab irgendwie für, wann ich das jetzt messen könnte. Von Redebeiträgen her war es halt einfach sehr abenteuerlich breit. Mhm. Wodurch halt irgendwie klar wurde, okay, es ist wirklich ein sehr breites Ding. Es ist vielleicht nicht ein Bündnis, aber es gibt halt sozusagen dann Solidaritätserklärungen. Und irgendwie über Solidarität läuft ja auch erstmal irgendwie ein bisschen was politisch. Ich glaube auch, dass es leider nicht funktioniert. Also es war eigentlich, wenn mehrere Gruppen, tatsächlich dann auch ganz ganze Gruppen, also wenn es halt irgendwelche politischen Gruppierungen sich dann zusammentun, um das zu organisieren, neben ihrem anderen Politkram, den sie so machen. Das wird nicht funktionieren, erfahrungsgemäß. Und dann so, denke mir auch immer so, naja, dann sind es halt irgendwie die weißen bürgerlichen oder bürgerlich sozialisierten, wahrscheinlich auch noch ein bisschen akademisch angehauchten Leute, die halt dann die Ressourcen haben, um sich um so einen Kram überhaupt zu kümmern. Und Anknüpfungspunkte mit irgendwie Demo-Erfahrung, Demo-Orga-Erfahrung oder sowas. Also dass einfach nochmal mehr Ressourcen liegen. Und lässt sich bestimmt rumexperimentieren, irgendwie was eigentlich gut funktioniert an Aufrufen, wie ich an Leute herantrete. Ja. Man kann ja genauso gut sagen, irgendwie so, organisiert euch. Organisiert euch für den Slutwalk irgendwie. Macht was. Oder also so, dann nochmal sozusagen in die einzelnen Szenen was reinstreuen zu lassen. Oder da irgendwie massiver drauf einzuwirken, keine Ahnung. Also so dieses von. Ich glaube schon, dass es eher so Einzelpersonen waren, die dann zum Slutwalk gegangen sind. Und das ist ja natürlich dann schade. Okay. Aber auch die waren alle eingebunden in wahrscheinlich über andere Vernetzungen und so. Also ich finde es mit dieser, die Gruppierung an sich ist, glaube ich, auch eher schwierig. Weil es gibt dann irgendwelche politischen Gruppen in Hamburg, die politisch aktiv sind, von denen ich vielleicht aber auch überhaupt nicht viel halte, von ihrer Arbeit. Und ob die dann irgendwie groß mitorganisieren oder nicht, muss dann auch nicht dringend eine Verbesserung sein oder besonders bedeuten, dass da sich mehr Leute drunter versammeln. Aber da bin ich auch echt ratlos, was so auch irgendwie kritisches Weißsein angeht oder irgendwie so Kritik von Sexismus verwoben mit Rassismus, das irgendwie funktioniert nochmal ganz anders, was ich bezweifle, dass es so dieses ganz andere ist, sondern halt einfach noch auch andere Sachen bedeutet, aber dass irgendwie auch da was über Kleidung und Körpernormen und sowas funktioniert. Tja, ich denke auch erstmal, also so die charmanteste Lösung ist erstmal bei Transparenz. So, das ist erstmal so dieses, das ist ja immer so dieses, ach, ich muss mich irgendwie drum kümmern, dass andere irgendwas auch machen, aber die anderen machen es ja nicht. Und dann ist es halt so dieses Ding von, es wird seine Gründe haben, warum andere es nicht machen und warum andere das jetzt irgendwie nicht an sich genommen haben, irgendwie Slutwalk zu definieren, zu organisieren oder sowas. Und dann ist es erstmal irgendwie gut zu sagen, so hier, wir waren halt dann irgendwie die Ersten, die sich das irgendwie, die das an sich genommen haben, das zu organisieren, weil wir eben wahrscheinlich auch sehr früh davon mitbekommen haben, dass es das gibt und wir würden die Idee gerne weitertragen oder sowas. Kann es ja genauso geben, in der Hoffnung, dass es irgendwie immer mehr Leute gibt, die sich irgendwie, die da mitmachen bei der Demo. Und ja. Alles andere wird wahrscheinlich echt schwierig. Was du ja auch meintest, Joko, mit so Stellvertreterinnen-Positionen und so. Nee, das ist ja, das geht ja schon mal gar nicht. Ja. Ja. Cut oder was hier? Jo, wollen ja auch nochmal raus hier. Jo, also, sind jetzt auch schon fast weg. Oh Mann. So, weil sie nicht in diesen kleinen Hof hier reinschalten. Fast weg. Gehen jetzt auf die Suche nach der Sonne. Werden auch gar nichts mehr groß machen. Ich würde sagen, wir gehen auch sofort raus. Nee, gar nicht. Ja. Ja, ja. Wir können noch dem Internet verkünden, dass wir fertig aufgenommen haben und dass wir das dann demnächst aufstellen. Ja. Aber wenn ihr das hört, dann ist es ja schon live. Wann auch immer das sein wird. Ach, das ist Situation. Ja, ach, toll. Ich liebe Podcasts. Sag mal, was ihr hören. Ja. Wir hören, es hat auch so einen schönen Titel. Das ist ja schön. Wir haben das, ich musste hier kämpfen, schwer kämpfen musste ich, jawohl. Ich bin ja mit so zwei so Hardcore-Schnecken hier am Tisch, nicht wahr? Und die wollen immer so voll das krasse Zeug und so. Und ich höre nur Schranz. Genau, Joko hört ja immer nur Schranz. Queer Schranz. Ich höre immer nur härtesten Pop. Hardcore-Pop. Schriert. Was? Schranz oder was? Schriert. Wir hören jetzt The Princess and the Pearl, Billows. Bis zum September. Ach so, was? Da fällt mir noch was ein. Wir haben aufgrund einiger Unstimmigkeiten in der Vergangenheit wahrscheinlich beschlossen, dass wir nicht mehr unbedingt immer am gleichen Tag podcasten im Monat, sondern das eher so ein bisschen daran knüpfen, wann unser Pflegekind gerade nicht da ist. Ach ja? Ja, hatten wir überlegt. Ach, das ist ja interessant. Davon weiß ich noch gar nichts. Haben wir doch überlegt. Echt? Ja, also zumindest ist es so, dass die Lebensumstände sich ja so ein bisschen gewandelt haben in den letzten Jahren. Und deswegen so dieser feste, jeder zweite Freitag im Monat nicht immer der glücklichste Zeitpunkt ist. Und es könnte zum Beispiel sein, dass wir da, also nein, wir werden auf jeden Fall nochmal darüber sinnieren, was wir für einen regelmäßigen, also was wir für einen Punkt finden und was für uns so, aber wir wollen schon weitermachen und so, aber wir hatten jetzt viel Frust in letzter Zeit, was so das Datum angeht und das zusammen, wann haben wir Zeit, wann können wir, wann sind wir nicht total fertig, wann sind wir nicht total genervt von irgendwas oder ähnliches und wann haben wir auch wirklich Lust dazu und Zeit und Kraft und da müssen wir, glaube ich, einfach nochmal drüber reden, wie wir das machen. Das heißt, Fun Fact, für euch ändert sich eigentlich überhaupt nichts, liebe Hörenden, weil es einfach genauso unregelmäßig wie in den letzten Monaten irgendwie bleiben wird oder in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben es echt selten so das richtig. Das stimmt nicht. Doch, weil und lass es nur mal irgendwie Freitagabend aufgenommen haben und Samstag, Sonntag erst online gestellt sowas. Und das ist dann schon wieder, wir machen es eh immer spannend. Es bleibt weiterhin spannend und für uns ist es so, wir versuchen es entspannend. zu machen. Und aber wir wollen schon weiter einmal im Monat und so. Also ja. Das ist schon, wir wollen schon immer eine jeweilige Monatsfolge. Auch so eher machen. Gegen Anfang des Monats grob. Also das soll schon alles so bleiben so. Also es wird echt stimmen. Eigentlich ändert sich für euch nichts so. The Princess and the Pearl, Billows. Tschüss. Kommt gut durch den August. Tschüss. Think away.